Hörspiel von Sascha Arango. Regie Klaus-Dieter Pittrich. Genossin Schiminskaja, bitte erklären Sie den anwesenden Mitgliedern unseres Stabes, was die Symptome der Raumkrankheit sind. Der Körper des Kosmonauten verändert sich rapide. Seine Körperflüssigkeit schwimmt frei im Gewebe, der Leib schwillt gewissermaßen an. Das Gesicht wirkt bereits nach Stunden aufgedunsen und formlos. Kopfschmerz, Übelkeit und Erbrechen sind die Folge. Die Muskulatur der Beine bildet sich zurück. Wir Ärzte nennen das Storchenbeinsyndrom. Der Kosmonaut beginnt, sein Knochengerüst mit dem Urin auszuscheiden. Was scheidet er aus? Sein Skelett, Tovarisch General. Wir erleben sozusagen die Evolution rückwärts. Im Weltraum würde er sich theoretisch zu einer Qualle entwickeln. Wie lange ist Kosmonaut Schukow im All? 2 Jahre, General. Und er zeigt keine Anzeichen von... Seine psychische Verfassung ist gut. Er ist allerdings... Was? Er weiß etwas. Wieso? Wir haben ihm die Berichte vom Putschversuch überspielt. Wie hat er reagiert? Mit Humor, General. Er sagte, er werde ebenfalls das Kommando der Raumstation an sich reißen. Meuterei auf der Bounty, wie er sich ausdrückte. Wer ist noch an Bord? Er ist allein, General. Diese ganze verdammte Zeit? Er spricht einmal im Monat mit seiner Frau Nina Alexandrovna. Was macht er den ganzen Tag? Warum wird er nicht ausgetauscht? Er kennt die Station wie kein anderer. Niemand außer ihm findet sich noch zurecht. Kosmonaut Schukow füttert die Versuchstiere, überwacht das Pflanzenwachstum im Labor, schläft, hört Musik und redet mit Kropotkin, seinem Hamster. Redet mit seinem Hamster? Sie meinen nicht, Doktor, dass er verrückt werden könnte? Das kann man niemals ausschließen, Tovarisch General. Kosmonaut Schukow ist ein Mensch. Tovarisch General, es ist 6 Uhr, die Abendnachrichten. Schalten Sie ein. Einschalten, zu Befehl, General. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Welt in Schlagzeilen. Baikonur. Der letzte noch an Bord der Raumstation Mir verbliebene russische Kosmonaut Gennadij Schukow wird morgen 6 Uhr Greenwich-Zeit auf die Erde zurückkehren. Wie die Raumfahrtbehörde gestern mitteilte, erfreut sich Schukow trotz seines 2-jährigen Aufenthalts im All bester Gesundheit. Nach Einschätzung führender Wissenschaftler zwingt der reparaturbedürftige Zustand der Fähre allerdings zum unverzüglichen Verlassen. Ob Schukow durch einen anderen Kosmonauten ausgetauscht wird, ist noch nicht entschieden. Wacht auf, Verdammte dieser Erde, die stets mal noch zum Hungern zwingt. Guten Morgen, Tovarischi. Ausgeschlafen? Heute ist der 10. März 1992. Zeit fürs Frühstück. Raus aus den Betten, es gibt was zu fressen. Etwas Musik? Brezhnev, wie geht's uns heute? Das ist deine 1064. Erdumrundung. Na, kein bisschen stolz? Khrushchev, riss deine Vitaminpillen. Sei ein guter Kommunist. Kropotkin? Kropotkin, wo ist er denn? Kropotkin, du vollgefressenes Stinkchen, komm zu Herrchen. Es geht nach Hause. Du wirst dich daran gewöhnen müssen, deinen verfetteten Wanst wieder auf deinen Hamsterbeinen zu tragen, Kropotkin. Wenn sie dich lebend aus dem Labor lassen. Wieso geht das Notstromaggregat nicht an? Kropotkin, hast du wieder an den Kabeln genagt? Na, heute ist mein Glückstag. Bodenstation Baikonur an mir. Bodenstation Baikonur an mir. Tovarisch Schukow. Können Sie uns hören? Kruzifix, die Sendeanlage. Bodenstation, ich höre euch. Gehen Sie auf Kanal 437, Tovarisch Schukow. 437, zu Befehl. Ihre Position ist jetzt... Ich weiß, wie meine Position ist. Ich bin seit 2 Jahren hier draußen. Wann kommt die Fähre? Rendezvous ist um 4.47 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Die Vostok 21 befindet sich jetzt auf ihrer Raumflugbahn. Machen Sie alles klar. Verstanden, Baikonur. Wer löst mich ab? Popov kommt drauf. Was ist mit den defekten Sonnensegeln? Vergessen Sie das Segel, Tovarisch. Vostok 21 bringt ein Zusatzaggregat. Können Sie den Schaden an den Solarzellen provisorisch beheben? Ich soll raus? Ein letztes Mal, Tovarisch. Sind Sie bereit für die Rückreise? Bereit? Ich will endlich nach Hause, Genossen, sonst passiert hier ein Unglück. Selbstverständlich, Tovarisch Zhukov. Sie haben die Überspielung vom 25. Dezember aus Moskau gesehen. Klar und deutlich, Bodenstation. Dann wissen Sie also, dass es geringfügige politische Veränderungen gegeben hat, Tovarisch Zhukov. Natürlich. In Anbetracht der Veränderungen müssen alle militärischen Installationen der Orbitalstation vernichtet werden. Hören Sie? Auch Medusa. Das Antisatellitensystem? Genau. Es darf auf keinen Fall den Amerikanern in die Hände fallen. Aber das Ding hat noch niemals funktioniert. Es ist nichts als ein Haufen Schrott. Dieser Apparat ist von bedeutenden Wissenschaftlern des sowjetischen Volkes konstruiert worden, Tovarisch. Es ist kein Haufen Schrott. Natürlich nicht, Tovarisch Ingenieur. Und noch etwas. Ja? Schöne Grüße von Ihrer Frau und Nadjeschta. Sie sind bereits in Kasachstan am Landepunkt. Tovarisch Zhukov, Übertragung beendet. Jesus, Maria und Josef, Kropotkin, hast du das gehört? Diese Idioten wollen, dass ich unsere Wunderwaffe zerstöre. Wenn wir wieder unten sind, werden wir eine Parade bekommen. Das Kosmodrom wird festlich geschmückt sein. Du wirst auf meiner Schulter sitzen. Die Frage ist, ob sie mir noch den Orden Held der Sowjetunion geben. Verdient er dich in zweifellos. Geh weg da, Kropotkin, Medusa ist sehr empfindlich. Wo ist das Instruktionsmanual? Dieser Scheißcontainer wurde von bedeutenden Wissenschaftlern des sowjetischen Volkes konstruiert. Komm, Kropotkin, wir machen einen Spaziergang. Ein letzter Blick auf die Erde. Ich denke, wir sind gerade über Südamerika. Warst du schon einmal in Acapulco, Kropotkin? Mein Gott, wie dieser Raumanzug stinkt. Sauerstoff für 15 Minuten, das muss reichen. Etwas Musik, Tovarisch Zhukov? Wunderbare Idee. Tovarisch Kropotkin, du hältst die Stellung, bis ich zurück bin, verstanden? Und flieg nicht wieder in die... So, Luftschleuse schließen. Herrgott, Sakrament, wie sieht das denn aus? Das Hitzeschild ist ja vollkommen verbrannt. Schöne Schweinerei. Am Anfang schuf der Herr Himmel und Erde, die Erde aber war, hoppla, das kann man alles wegschmeißen. Dann sprach Gott, es sollen Lichter, die Kontakte sind verschmort, Lichter am Himmelsgewölbe sein, hol nicht der Teufel, die ganze Einheit ist hin. Und dann sprach Gott... Was redest du da für einen Unsinn, Tovarisch Zhukov? Mir am Bodenstation. Mir am Bodenstation, was habt ihr gesagt? Sie können dich nicht hören, Tovarisch. Du bist im Funkschatten. So, und wer bist du? Ich bin Gott. Spaß beiseite. Ich höre dir schon seit 2 Tagen zu. Mein Name ist Serafin Ivanovich Tscherepin. Mir am Bodenstation, Tovarisch, ihr macht Witze. Einen Genossen ist das Witzereißen vergangen. In Baikonur gab es eine Revolte. Eine Revolte? Ein bewaffneter Aufstand, Tovarisch Zhukov. Das Kontrollzentrum läuft mit Notstrom, Kalinin und Burkow wurden erschossen, die Nationalgarde hat die Zufahrtsstraßen abgeriegelt. Du bist allein da oben. Wovon redet dieser Idiot? Tovarisch, dreht ihm den Hahn zu, ich kann sonst nicht arbeiten. Du hast noch Luft für 9 Minuten, reg dich nicht auf. Das verbraucht kostbaren Sauerstoff. Geh aus der Leitung, Idiot. Wenn sie dich erwischen, sperren sie dich in ein Arbeitslager. Das werden sie mit dir machen, Zhukov. Oder Schlimmeres. Deine Genossen haben dich verraten. Woher weißt du? Ich habe meine Ohr direkt unter eurem Hintern. Jedes Windchen aus Baikonur geht durch meinen Kopfhörer. Ich habe noch ein paar interessante Neuigkeiten für dich. Willst du sie hören? Bodenstation an Vostok 21. Erteilen Bestätigung. Installieren Sie das Austauschaggregat und lenken Sie Zhukov mit den Lebensmitteln ab. Zum Teufel. Stellen Sie sicher, dass Medusa zerstört worden ist. Jeder Verdacht ist zu vermeiden. Wenn Zhukov zu früh erfährt, dass er nicht ausgetauscht wird, bringt er das Projekt in Gefahr. Das würden Sie mir niemals antun. Sie würden, Tovarisch. Das sowjetische Raumfahrtprogramm existiert nicht mehr. Gestrichen. Verstehst du? Kein Geld mehr. Sie haben dich abgeschrieben. Die Revolution hat dich gefressen. Mir ist nur noch ein Haufen Schrott. Warum sollte ich dir glauben? Du hast noch 4 Minuten Sauerstoff. Okay, ich gehe zurück. Guten Abend, dies ist ABC World Report mit den Weltnachrichten. Baikonur. Der neue russische Präsident Jelzin hat die Mittel für die Weltraummission Mir ersatzlos gestrichen. Bei seinem Besuch der Raumfahrtbehörde NASA in Florida erklärte der Präsident, dass die gegenwärtige noch im Betrieb stehende russische Raumfähre technisch veraltet und reparaturbedürftig sei. Sie soll 1997 durch ein neueres Modell ersetzt werden. Zurzeit befindet sich noch der letzte Kosmonaut Gennadi Schukow an Bord der Fähre. Und nun zum Sport. Tennis. Boris Jelzin, Präsident. Unmöglich, das hätten Sie mir gesagt. Wer? Deinen Freund Kalinin haben Sie vor 4 Tagen exekutiert. Brückin drohte Medusa an die Amerikaner zu verraten. Er wurde wegen Spionage vor ein Militärgericht gestellt. Aber Medusa ist eine Attrappe. Kalinin ist ein großes Tier in der Partei. Und außerdem gut Freund mit Jassow. Sie haben die Partei verboten. Verteidigungsminister Jassow ist mit den August-Putschisten verhaftet worden. Die kommunistische Partei existiert nicht mehr. Ah, jetzt ist es genug. Wie kannst du überhaupt mit mir sprechen? Per Telefon. Ich bin im Satellitennetz und? Und? Ich bin dein Freund. Jetzt hör mir gut zu. In einer Stunde koppelt die Vostok an. An Bord sind Romanenko, Streljakov, Popov. Sie bringt das Ersatzaggregat für das Energiesystem, das vor 2 Monaten ausgefallen ist. Woher weißt du? Spielt keine Rolle. Sie werden versuchen, Medusa zu zerstören und an den zentralen Datenspeicher zu gelangen. Beides musst du verhindern. Warum? Medusa ist wertlos. Nein, nicht für dich, Tovarisch Schukow. Vertraue mir. Und die Rechner? Sie können sie von unten abfragen. Sie wollen nicht fragen. Sie wollen deinen Speicher löschen. Wozu zum Teufel? Sie löschen mir. Und was wird aus mir? Niemand weiß das, Tovarisch Schukow. Das ist unmöglich. Ich bin Kosmonaut. Ich bin ein Held. Ich habe Familie. Ich habe 2 Jahre meines Lebens in diesem Gefängnis verbracht. Die Zeiten haben sich geändert. Denk an Trotzki. Bodenstation an Orbitalstation. Tovarisch Schukow, hören Sie uns? Klar und deutlich, Bodenstation. Andockmanöver wie geplant um 4.47 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Denk an Trotzki. Na, Trotzki war ein Verräter. Wann habe ich mit der Vostok Kontakt? Kontakt in 4 Minuten. Wer führt das Kommando auf der Vostok? Kapitän Romanenko. Scherepin. Kannst du mich hören? Natürlich, Tovarisch Schukow. Kann die Bodenstation uns auch hören? Das will ich nicht hoffen, Schukow. Und wenn doch? Sei ein guter Kommunist, Schukow. Hab Vertrauen. Lass dich umarmen, Gennadi. Meine Güte. Wie du aussiehst. So ein Pfannkuchengesicht bekommst du auch, wenn du ein paar Stunden in der Schwerelosigkeit verbracht hast. Und die Beine. Wie ein Flamingo sieht er aus, unser Gennadi. Lacht nur, Tovarischi. Wenn ich unten bin, sehe ich in ein paar Tagen wieder menschlich aus. Ja. Natürlich, natürlich. Das geht ganz schnell. Dann wollen wir uns mal an die Arbeit machen. Wir sind etwas hinter dem Zeitplan. Streljakov. Tovarisch Kommandant. Wo bist du? Direkt über Ihnen, Kommandant. Das Hilfsaggregat für das Sonnensegel. Es muss in der Sektion 7 angebracht werden. Außen? Natürlich außen, Streljakov. Tovarisch Schukow wird dir helfen und versuch auf gleicher Höhe zu schweben, wenn ich mit dir rede. Zu Befehl. Ich bin nur... Mir ist etwas schwindelig. Das vergeht. Soll ich mich fertig machen? Nein, nein, das hat noch Zeit. Bist du nicht neugierig, was wir dir mitgebracht haben? Mitgebracht? Wozu? Sozusagen als Belohnung für 2 Jahre Außendienst. Ich will meine Belohnung auf der Erde. Schau, schau, was wir noch für dich haben. Biskuits mit Huhnaroma, Marmeladenwürfel, Tubenbutter, Kaffeetabletten, Fleischextrakt, prima Rindfleisch. So etwas gibt es auf der Erde nicht. Du willst mich verkohlen, Romanenko? Das ist alles für Popov. Aber du kannst davon essen, so viel du willst. Und hier habe ich... Du wirst es nicht glauben. Ja, was? Honig. Honig aus der Ukraine. Den hast du dir doch immer gewünscht. Tovarisch Kommandant, ein ehrliches Wort. Ihr tauscht mich doch aus. Aber natürlich tauschen wir dich aus. Es gibt nichts, das ich wissen sollte. Tovarisch Schukow, du hast schlecht geträumt. Es ist alles beim Alten. Popov! Tovarisch Kommandant? Würden Sie sich bitte auf die Füße stellen? Ich kann nicht. Du musst um die Achse schwingen. So. Was? Was ist das denn? Das ist Kropotkin, der Hamster. Er fliegt gern. Alles Zeug. Kommen wir zur Sache. Hat Baikonur dich über Medusa unterrichtet? Ja, Tovarisch Kommandant. Ist Medusa vernichtet? Befehlsmäßig vernichtet. Schön. Popov, Sie werden sich von der Vernichtung der Waffe überzeugen. Ich begleite Popov. Das ist nicht nötig. Er kennt die Nummernkombination für das Schott nicht. Also gut. Stoljakow kann inzwischen das Ersatzaggregat überprüfen. Zu Befehl. Komm, Tovarisch Popov. Ja, das Schweben ist am Anfang etwas ungewohnt. Musst du dich übergeben? Oh, hab ich schon. Danke. Hier entlang. Bodenstation an Raumstation. Mir, Kommandant Romanenko. Ich höre euch. Läuft alles nach Plan. Alles läuft nach Plan. Aber es sieht so aus, als habe Tovarisch Schukow Verdacht geschöpft. Das war sehr ungeschickt von euch. Schukow muss unter keinen Umständen am Bord bleiben, bis wir in die Atmosphäre eintreten. Verstehe, Bodenstation. Was soll ich tun? Isoliert ihn im Labor. Wenn ihr zur Vostok zurückgekehrt seid, öffnen wir vom Boden aus die Laborluke. Verstanden, Bodenstation. Gut. Ihr tretet jetzt in den Funkschatten ein. Sag mal, Popov, ein ehrliches Wort. Kommandant Romanenko lügt, nicht wahr? Wie kommst du denn darauf? Erzähl keine Geschichten, ich weiß alles. Was weißt du alles? Der Putsch, die Revolution, alles. Eine Revolution? Das war keine Revolution. Es war der Tod eines Sterns. Er wurde immer größer und größer. Und dann glühte er auf wie 1000 rote Sonnen. Die Union existiert also nicht mehr? Staub. Und dieser Staub nennt sich jetzt Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Das ist eine lausige Schande. Die Partei? Abgeschafft. Kalinin? Tot. Dr. Schiminskaja hat seinen Posten übernommen. Wie soll ich meine Welt wiedererkennen? Du wirst sehen, es ist nicht weiter schwer. Das ist die Ausstiegsschleuse, Tovarisch Schukow. Keine Angst, die Schilder wurden aus Geheimhaltungsgründen vertauscht. Du gehst zuerst. Warum allein? Medusa ist sehr misstrauisch. Ein Bewegungsmelder löst Alarm aus, wenn mehrere Personen die Kammer betreten. Das verstehe ich nicht. Eine Vorsichtsmaßnahme. Medusa ist zu wertvoll, um in falsche Hände zu geraten. Sie wurde von bedeutenden Wissenschaftlern des sowjetischen Volkes konstruiert. Warum ist es dunkel? Das Licht geht automatisch an, wenn die Schleusentür geschlossen ist. An der Tür ist die Sprechanlage. Wir haben wirklich an alles gedacht. Nicht an alles, Tovarisch, nicht an alles. Das Licht geht nicht an. Das brauchst du jetzt nicht mehr. Bist du verrückt geworden? Schukow, lass mich raus. Das ist nicht... Um Himmels Willen, die Außenschleuse geht... Du wirst für immer und ewig fliegen, Tovarisch Popov, in einem Grab von flammendem Wasserstoff und Helium. Ah, Gennady. Alles in Ordnung? Wo ist Popov? Er löscht die Datenspeicher im Medusa-Zielcomputer. Was ich nicht verstehe, ist, dass der Zentralrechner noch immer Aktivität von Medusa anzeigt. Popov arbeitet daran. Um Medusas Steuerkreise zu deaktivieren, muss der Rechner abgeschaltet werden. Ist Streljakow bereit? Er hatte ein paar Schwierigkeiten mit dem Raumanzug. Ist er schon draußen? Ich bin draußen. Hier ist etwas Merkwürdiges passiert, Genossen. So? Was denn? Ich glaube, es war ein Meteorit. Er ging ganz nah am Schiff vorbei. Er sah aus wie... Ich komme raus. Gut. Und beeilt euch, wir sind 14 Minuten hinter dem Zeitplan. Da bist du ja, Schukow. Schau dir den Mond an. Ich habe ihn noch niemals so groß gesehen. Hast du die Hauptleitung gefunden? Nein, das ist ja alles verkohlt. Sektion 7 des Hitzeschildes ist völlig zerstört, Kommandant. Ich löse jetzt die verbrannten Platten ab. Großartig. Die Bordrechensysteme melden Rechenaktivität von Medusa. Wie ist das möglich, Genosse Schukow? Vielleicht spielt Popov daran herum. Ich sehe es mir mal an. Wie ist die Kombination für das Sicherheitsschott? Die Nummer ist MYZ-691-52-00. Gut. Kommt ihr allein zurecht? Natürlich, Tovarisch Kommandant. Ich weiß, es klingt verrückt, Tovarisch Schukow, aber ich glaube, es war Popov, der eben an mir vorbeigeflogen ist. Hier oben wird man leicht verrückt. Schukow, ich darf es dir eigentlich nicht sagen. Was? Sie werden dich nicht austauschen. Ich weiß. Du weißt? Eine innere Stimme hat es mir gesagt. Und die albernen Lebensmittel. Das war sehr dumm von Romanenko. Hör mal, Schukow. Gib mir deine Sicherungsweste. Es war nicht unsere Entscheidung. Die neuen Herren im Kreml haben entschieden. Nach dem Putsch ging alles sehr schnell. Die Union fiel auseinander. Was machst du da? Ich kappe deine Sicherungsleine. Willst du mich umbringen, Schukow? Es sieht ein bisschen so aus, nicht wahr? Bist du wahnsinnig? Du hast sie durchgeschnitten. Mein Gott, halt mich fest. Das kann ich nicht, Tovarisch Streljakow. Es war Popov, du Schwein. Baikonur! Baikonur! Ich schwebe frei im All! Hilfe! Verflucht sollst du sein! Verflucht! Das war ziemlich drastisch. Findest du nicht, Tovarisch Schukow? Und Romanenko? Er wird jeden Moment in die Kommandozentrale zurückkehren und mit Streljakow reden wollen. Ich werde dir helfen müssen. Die Zahlenkombination war falsch, nicht wahr? Sehr schlau von dir. Du verbrauchst zu viel Sauerstoff. Schukow! Was zum Teufel ist los mit dir? Die Kombination ist falsch! Streljakow! Ja, Kommandant? Komm zurück auf die Station! Zu Befehl. Was machen wir mit dem Aggregat? Bringt es wieder mit! Was zum Teufel geht hier vor? Wo ist Popov? Er ist noch bei Medusa. Und warum antwortet der Schwachkopf nicht? Er kann sie nicht hören, Tovarisch Kommandant. Wir kommen jetzt rein. Du musst jetzt sehr vorsichtig sein, mein Freund. Mera hat in 6 Minuten wieder Funkkontakt mit der Bodenstation. Was soll ich tun? Unterbrich den Funkkontakt zur Bodenstation. Das gibt es doch nicht. Streljakow! Schukow! Beeilt euch! Und schaff mir den Scheißhamster vom Hals! Bodenstation an Mir. Bodenstation an Mir. Bitte kommen! Endlich! Hier spricht der Kommandant Romanenko von der Vostok. Bodenstation, wir hören euch. Wir haben euch wieder auf dem Schirm. Gute Arbeit, Tovarischi. Wir empfangen keine Signale von Medusa mehr. Ich weiß nicht, Bodenstation. Irgendetwas ist hier faul. Wo sind Schukow und Streljakow? Sind in der Schleuse. Wie ist die Zahlenkombination für die Sicherheitszone? Wir haben sie geändert. Tovarisch Schukow kannte die neue Kombination nicht. Deswegen kam ich nicht rein. Begeben Sie sich mit Schukow unverzüglich auf die Vostok und bereiten Sie das Abkopplungsmanöver vor. Verstanden. Was ist mit Popov? Wenn er fertig ist, unterstützt er Streljakow bei den Außenarbeiten. Verstanden, Baikonur. Da bist du ja endlich. Wir haben Anweisungen, das Abkopplungsmanöver vorzubereiten. Ich habe Hunger. Gut. Nimm etwas von den Sachen mit, die wir dir gebracht haben. Mir? Nein, natürlich Popov. Entschuldige, ich bin etwas nervös geworden, als die Kombination nicht stimmt. Ja, wir sind alle etwas überspannt. Möchtest du Honig? Etwas später. Es ist zu komisch. Für einen Moment hatte ich das Gefühl, dass etwas schief geht auf der Mir. Die Signale von Medusa. Popov kam nicht zurück. Wir betreten jetzt die Schleuse zur Vostok-Bodenstation. Verstanden. Dieses Gefühl kenne ich gut. Du warst für einen Augenblick allein. Was meinst du? Ich sage dir, Tovarisch Kommandant, der Kosmos ist kein guter Ort für einen Menschen. Nicht einmal für einen Kosmonauten. Du übertreibst, Gennady. Wodka? Baikonur könnte uns hören. Diese Holzköpfe von der Bodenstation. Sie haben alles genau untersucht. Nur das Medizinschränkchen nicht. Hier ist er. Reiner Alkohol, glauben diese Idioten. Oh, die erste Hilfe ist die beste Hilfe. Trink. Es ist ausländischer Wodka. Hast du den Honig? Hier. Und Biskuits. Schmeckt irgendwie bitter. Trink doch einen Schluck. Die Sache verhält sich nämlich so. Unsere Mission, also präzis gesagt, wir haben Order, dich nicht auszutauschen. Dann waren die Lebensmittel für mich. Du sagst es, mein Freund. Natürlich ist die ganze Angelegenheit sehr bitter für uns. Wir haben protestiert. Als ihr nach dem Abflug um Bestätigungen gebeten habt. Absolut richtig. Woher weißt du? Dienstgeheimnis. Sprich weiter. Du weißt, dass ich meinen Hals riskiere, wenn ich dir das erzähle. Tu es aus reiner Anständigkeit. Ich bitte dich. Tja, alles wird verkauft. Sie verschrotten unseren nuklearen Schutzschirm, um Kredite zu bekommen. Flugzeuge, U-Boote, Schiffe, sogar Raketen verkaufen sie. Einfach alles. Und? Mir auch. Mir wird verkauft? Ist bereits geschehen. An die Japaner. Und mich haben sie mitverkauft. Sie brauchen jemanden, der auf der Station bleibt, bis sie übergeben wird. Sozusagen als Nachtwächter. Es ist eine technische Notwendigkeit. Sie ist doch ein Tovarischukov. Und auch mein ganzer Mut ist wie betäubt. Sag mal, du hast doch nichts in den Wodka getan, oder? Nein. In den Honig. Es ist eine technische Notwendigkeit. Das siehst du doch ein, Tovarisch Kommandant. Bastard! Was hast du getan? Ich habe dich vergiftet, Tovarisch Kommandant. Gütiger Gott! Sukow! Hast du den Verstand verloren? Sie werden dich erschießen, Sukow! Hilf mir! Jerebin, kannst du mich hören? Klar und deutlich. Spiel ihm das Band vor, damit er sich erinnert. Gern. Erteilen Bestätigung. Installieren Sie das Austauschaggregat und lenken Sie Sukow mit den Lebensmitteln ab. Stellen Sie sicher, dass Medusa zerstört worden ist. Jeder Verdacht ist... Natürlich war die ganze Angelegenheit sehr bitter für euch, nicht wahr? Ich kann es dir erklären, Sukow. Frag die anderen. Die anderen sind tot. Du Satan! Du hast sie ermordet! Erst Popov, dann Streljakov, jetzt dich. Das Gift! Der bittere Nachgeschmack der Revolution, Tovarisch Kommandant. General Saltykov? Am Apparat. Hier spricht die Leiterin des Raumfahrtzentrums Baikonur, Dr. Schiminskaya. Was gibt's? Romanenko, Popov und Streljakov sind tot, Tovarisch General. Was ist passiert? Es sieht so aus, als habe Kosmonaut Schukov den Verstand verloren. Gut, ich komme nach Baikonur. Hier entlang, bitte. So was muss da ja mal passieren. Wie meinen Sie? Tovarisch General. Er war zu lange oben. Kein Mensch hält das aus. Ja, da sind Sie ja, Saltykov. Nun, wie finden Sie diese Schweinerei? Gibt es etwas Neues? Allerdings. Die Indianer haben das Kriegsbeil ausgegraben. Na, hören Sie. Das ist eine Live-Übertragung aus der Orbitstation Mir. Tovarisch General. Warum haben wir kein Bild? Die Kameras der Vostok sind abgeschaltet, Tovarisch General. Kann ich Sie einen Moment allein sprechen, General? In meinem Büro sind Sie ungestört. Ja. Komm. Wir sind uns einig, Tovarisch General, dass die Katastrophe auf der Mir kein Unfall war. Tja, es sieht ganz so aus. Schukow hat seine Motive noch nicht erklärt, aber feststeht, dass dieses Massaker in die Geschichte der Raumfahrt eingehen wird. Was sagt Jelzin? Jelzin ist in Florida, Captain Averell. Wenn Ihnen der Name etwas sagt. dummer Zufall, Tovarisch Minister. Also, von dieser Sache darf nichts in die Öffentlichkeit dringen. Das Prestige unseres Raumfahrtprogramms steht auf dem Spiel, mein Lieber. Und wie wollen Sie das verhindern? Die Bodenstation ist hermetisch abgeriegelt. Niemand verlässt das Gelände. Kein Wort zur Presse. Und Schukow? Den lassen wir einfach oben. Und die Vostok, die Station? Wird stillgelegt. Bis wann? Bis sich das Problem von selbst erledigt hat. Auf natürlichem, biologischem Wege, mein Lieber. Und wie sollen wir das geheim halten? Ganz einfach, Tovarisch General, wir... Tovarisch General, Kosmonaut Schukow hat sich soeben gemeldet. Wir haben jetzt ein Bild. Kommen. Gut. Bodenstation. Bodenstation. Habt ihr guten Empfang? Interessiert euch der Film? Ich weiß, was ihr da unten plant. Wie kommst du zu dem Film, Tovarisch Kosmonaut? Da, schau her, General Saltykov persönlich. Wie geht's denn so, Väterchen? Etwas müde. Die Nachricht hat uns alle hier ein wenig überrascht. Was machst du denn für Geschichten? Ich mache Geschichte, General. Geschichte. In der Plastikfolie da, ist das Romanenko? Ja, leider. Er kann den Film nicht mehr sehen. Schukow, warum haben Sie die Männer ermordet? Ich habe sie nicht getötet. Sie starben aus Dummheit. Sind alle Bordsysteme in Bereitschaft? Selbstverständlich, Genossin. Wir können den Japanern ein halbes Jahr Garantie auf unsere gebrauchten Stationen geben. Ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür, dass ich nicht so lange warten kann. Das verstehe ich, Tovarisch Schukow. Kropotkin will auch nach Hause. Natürlich, Tovarisch Schukow. Warum wolltet ihr mich hier verfaulen lassen? Das war kein schöner Zug. Habe ich das etwa verdient? Beruhigen Sie sich, Schukow. Wir holen Sie runter. Ich habe nicht geschlafen. Ich empfange verschlüsselte Befehle von Baikonur. Schau auf die Monitore. Kannst du irgendetwas sehen? Ich kann nichts erkennen. Doch, warte, die Rechner der Vostok arbeiten. Nur in der Vostok? Das sieht so aus. Ja, hier ist alles ruhig. Was genau passiert, Schukow? Ich glaube, die... Ja, die Bordrechensysteme bereiten eine Bewegung vor. Das Zwischenschott, es geht zu! Sie koppelt die Vostok ab. Schnell, gnade die Luke. Sie darf sich nicht schließen. Steck irgendetwas dazwischen. Was soll ich nehmen? Tu etwas, sonst bist du verloren. Ich habe sie gesperrt. Gut. Ist die andere Luke zur Vostok schon geschlossen? Ja. Dann öffne sie mit dem Nothebel. Sie ist offen. Ich gehe jetzt in den Kontrollraum der Vostok. Kannst du mich hören? Klar und deutlich. Tscherepin! Sämtliche Steuersysteme sind aktiviert. Ja, aber sie konnten die Triebwerke nicht starten, weil sich die Schleuse nicht ganz geschlossen hat. Womit hast du überhaupt das Zwischenschiff gesperrt? Mit Romanenko. Manöver erfolglos abgebrochen, General. Er hat abgeschaltet. Woher hat er das nur gewusst, dieser Teufelskerl? Er kann es nicht gewusst haben. Er wurde gewarnt. Wir müssen den Verräter finden. Und das genau ist Ihre Aufgabe, General. Aber was unternehmen Sie? Nichts. Es gibt nur eine Erklärung. Der Verräter sitzt hier im Raumfahrtzentrum. Oh, das nennen Sie eine Erklärung. Ich warne Sie, Saltykov. Wenn Sie unfähig sind, ein einfaches Problem wie dieses zu bewältigen, dann... Achtung! Ich empfange Signale von der Raumstation. Mir an Kontrollzentrum. Hört ihr mich, Tovarichi? Wir hören dich, Kosmonaut Schukow. Hier spricht Saltykov. General Saltykov. Freut mich, ehrlich, General. Ich überfliege soeben den Ural. Die Erde unter mir liegt in einem weißen Brautkleid von Wolken. Haben Sie gut geschlafen? Es geht, danke. Und selbst? Nicht besonders. Ich hatte einen bösen Traum. Wollen Sie ihn hören? Immer raus damit, Schukow. Ist Dr. Schiminskaya da? Es wird Sie sicherlich auch interessieren. Ich bin hier. Ich träumte, die Vostok hätte sich plötzlich losgemacht und sei wie ein Boot in der Strömung fortgetrieben. Ich bleib allein. Für immer und ewig allein. Es war nur eine technische Überprüfung, Kosmonaut Schukow. Die Antriebssysteme der Vostok sollten überprüft werden. Ah, der Herr Minister, wenn ich mich nicht irre. Offen gestanden habe ich das Gefühl, der böse Traum wäre beinahe Wirklichkeit geworden. General, was ist passiert? Auf Tupole Chefs Befehl sollte die Vostok vom Boden aus abgekoppelt werden. Ganz nebenbei bemerkt, findet ihr das nicht ein klein wenig unkollegial? Ich wiederhole, es war nur eine Übung. Schön. Und für den Fall, dass ihr noch eine Übung plant, denkt immer daran, wer den Raum beherrscht, beherrscht die Welt. Wir werden daran denken, Kosmonaut Schukow. Schläfst du, Tovarisch Kosmonaut? Schukow? Tscherepin, ja, diesmal habe ich geschlafen. Du warst sehr gut. Ich weiß, du auch. Schalte dein Empfangsgerät auf Frequenz 10039. Es gibt Neuigkeiten. 0039. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die bemannte Raumfähre Vostok 21 ist heute früher als geplant nach erfolgreicher Mission sicher auf die Erde zurückgekehrt. Außer den drei Kosmonauten Ramanenko, Popov und Strelyakov befand sich auch der Kosmonaut Gennadi Schukow an Bord, der in der Raumstation Mir 2 Jahre unseren Planeten umkreiste. Frau Nina Alexandrowna mit Tochter Nadjeschta erwartete ihn mit Blumensträußen. Saltykov, dieser Hund. Das ist Tupolevs Handschrift, der Forschungsminister. Sie haben gewonnen. Sie haben gar nichts. Hör zu. Kannst du die Triebwerke der Vostok zünden? Natürlich. Wenn sie angekoppelt bleibt, kannst du die ganze Station bewegen? Ich denke schon. Ausgezeichnet. Was ist mit Medusa? Funktioniert. Es fehlen nur ein paar Relais und der Rechner ist abgeschaltet. Wunderbar. Wir gehen auf die geostationäre Satellitenbahn. Warum? Das erkläre ich dir später. Bereite jetzt alles vor und bleib auf dieser Frequenz. Baikonur kann uns nicht hören. Wie machst du das? Wo bist du? Wo sie mich niemals suchen werden. Saltykov. Guten Abend, Tovarisch General. Hier Schiminskaya. Was ist los? Wir haben ein neues Problem. Schukow? Es sieht so aus. Was heißt das? Die Mir hat ihre Position verändert und befindet sich jetzt auf der Orbitposition für geostationäre Satelliten. Seit 15 Minuten funktionieren die Telefonverbindungen nicht mehr. Welche Telefonverbindungen? Die via Satellit. Nichts geht mehr. Russland ist abgeschnitten von der Welt. Dieses Schlitzohr. Er hat tatsächlich nicht aufgegeben. Und er ist tatsächlich nicht allein. Er hat Verbindung mit der Erde. Mit Baikonur? Ja, Tovarisch General. Wir wissen nicht mit wem. Nur eins steht fest. Die undichte Stelle hat Zugang zum Funk- und Datennetz von Baikonur. Unmöglich. Es besteht kein Zweifel. Schukow kennt jeden unserer Schritte. Er hat auch die Nachrichten gesehen. Wie soll er das fertiggebracht haben? So wie er den Wildwestfilm gesehen hat. Es wird ihm von der Erde überspielt. Ich komme. Tupolev? Hier General Saltykov. Ja, ich habe schon alles gehört, General. Was sollen wir tun? Wir holen ihn runter. Also gut. Schicken Sie die Sojus T-16 hoch. Die Sojus T-16 dient nur militärischen Zwecken. Ganz richtig, General. Schießen Sie ihn ab. Das kann ich nicht verantworten. Befolgen Sie unverzüglich meinen Befehl. Das ist ein Ende, Tupolev, mein alter Freund. Hey, Baby! Yeah, yeah, yeah! Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, Gennadi. Was gibt's, Baby? Gerade wird die Soyuz T-16 startklar gemacht. Die T-16? Ich fürchte, sie wollen dich abschießen, mein Freund. Und jetzt? Du musst wieder mit ihnen sprechen, Tovarisch Schukow. Gut, ich spreche mit ihnen. Aber kein Wort von mir. Von mir? Nein, nicht von mir, von mir. Ach, von dir. The King of Rat an Baikonur. Du bist nicht zu überhören, Tovarisch Schukow. Ich würde euch ja gerne noch mehr Musik vorspielen, aber die Zeit drängt ein wenig. Wie ich durch mein Bullauge sehe, macht ihr gerade eine Soyuz T-16 fertig. Du hast gute Augen, Tovarisch Schukow. Ihr rächt mich oder wollt ihr mich abschießen? Ich fürchte, Minister Tupolev wird darauf bestehen. Sag deinem Minister, dass ich mich in diesem Fall gezwungen sehe, die ganze Welt zu verdunkeln. Ich habe keinen Einfluss auf die Startvorbereitungen. Wie viele Minuten noch bis zum Start? 14. Tovarisch Schukow, ich wollte dir nur sagen... Ja? Dass es mir sehr leid tut. Oh, aber nicht doch. Es sind doch noch 14 Minuten bis zum Start. Und wie bitteschön... Willst du die Welt verdunkeln? Medusa. Oh mein Gott. Was, wer? Schiminskaya, was ist Medusa? Es ist eine thermonuklear betriebene Antisatellitenwaffe, General. Sie ist eine Art Killersatellit. Rufen Sie sofort den Präsidenten an. Ihr könnt es euch ja noch einmal überlegen, Tuvalichi. Bis dahin senden wir noch etwas Musik. Ja? Medusa. Was? Schukow wird Medusa einsetzen. Zum Teufel, was ist Medusa? Sie wissen es nicht. Keine Ahnung. Es ist eine unserer Waffen. Ich habe keine Ahnung. Thermonuklear. Ach, Tupolev. Minister Tupolev, können Sie diese Eskalation noch verantworten? Moment. Was ist denn jetzt los? Bitte? Ach, die Fernsehübertragung ist unterbrochen. Das war Schukow. Unsinn, das ist amerikanisches Fernsehen. Das kommt live über Satelliten. Du meine Güte. Verstehen Sie jetzt? Ja, ja. Scheiße. Richtig. Moment, ich bekomme gerade einen Anruf. Das ist der Präsident. Wer? Jelzin. Ja, der wahre Präsident. Ja. Ja. Da war ich Präsident. Ah, Präsident Bush. Hallo. Ja. Hallo. Jelzin befiehlt den Abbruch des Starts. Tupolev, du bist erledigt. Aber was habe ich denn getan? Jelzin ist völlig aus dem Häuschen. Bush hat sich gerade die Übertragung des Schwergewichtskampfes angesehen und plötzlich... Was? Schukow hat einen amerikanischen Fernsehsatelliten abgeschossen. Das ist ja nicht auszudenken. Für heute Abend wurde eine Pressekonferenz angesagt. Ich komme sofort. Völker, hört die Signale auf zum letzten Gefecht. Tovarisch Schukow, was machst du? Ich häkle einen Schlafanzug für Kropotkin. Ich glaube, unsere Aktion war ein voller Erfolg. Bist du nicht zufrieden? Doch, mein Freund. Aber ich mache mir Sorgen. Du wirst doch jetzt nicht aufgeben, Kosmonaut Schukow. Jetzt, nachdem wir gewonnen haben. Haben wir gewonnen? Wir haben es ihnen gezeigt. Und was wird aus dem Sieger? Du denkst an deine Rückkehr. Ja, sie werden mich erschießen. Ich hätte da einen Vorschlag, mein Freund. Es gibt eine Möglichkeit. Meine Damen und Herren, willkommen im Kosmodrom von Baikonur. Wenn Sie bitte Platz nehmen möchten. Ja? Die Pressekonferenz wird in wenigen Augenblicken beginnen. Dr. Schiminskaya, kommen Sie. Setzen Sie sich neben mich. Ist unser Freund Tupolev schon da? Muss jeden Moment eintreffen. Sie können jetzt Ihre Fragen stellen, meine Herrschaften. Bitte. General Saltykov, darf man erfahren, warum ein hoher Militär die Leitung des Raumfahrtzentrums übernommen hat? Das habe ich keinesfalls. Die Leitung liegt bei Dr. Schiminskaya. Ich bin für die allgemeine Sicherheit der russischen Raumfahrtmission zuständig. Ah, ich schließe daraus, dass es Sicherheitsprobleme gibt. Eher technische Probleme. Können Sie bitte etwas deutlicher werden? Dafür ist Dr. Schiminskaya zuständig. Die Raumstation Mir ist nach einem missglückten Ankopplungsmanöver mit der Vostok 21 aus ihrer stabilen Raumbahn geraten und bewegt sich nun im erdnahen Orbit auf Kollisionskurs mit einigen Satelliten. Wir alle haben gestern im russischen Fernsehen die Landung der Vostok auf der Erde gesehen. Können Sie das erklären, General? Aus uns völlig unbegreiflichen Gründen ist in den Abendnachrichten ein Archivfilm gelaufen. In diesem Archivfilm, wie Sie es nennen, erkennen wir erstaunlicherweise den Kosmonauten Schukow zusammen mit der Besatzung der Vostok. Welche Erklärung haben Sie dafür? Dies sind Bilder einer früheren geheimen Mission. Zwei amerikanische Nachrichtensatelliten sind betriebsunfähig, aber nicht zerstört. Bei einer Kollision wären sie aus ihrer Bahn geworfen worden. Wie erklären Sie das? Wir haben auch keine Erklärung dafür. Eine Satellitenwaffe vielleicht? Meines Wissens verfügt weder Mir noch die Vostok über eine solche Waffe. Vor wenigen Stunden wurde der Start einer Soyuz-Rakete vom Typ T-16 abgebrochen. Wenn meine Informationen richtig sind, ist die T-16 für militärische Zwecke gebaut. Der abgebrochene Start der Soyuz hat nichts mit der augenblicklichen Situation zu tun. Wo zum Teufel bleibt Olef? Keine Ahnung, er müsste längst hier sein. Wird die russische Regierung Schadensersatz für die beschädigten Satelliten leisten? Da bin ich momentan überfragt. Der amerikanische und der russische Präsident werden den Fall persönlich erörtern. Kann ich Sie einen Augenblick sprechen? Tovarisch, Minister, da sind Sie ja. Kommen Sie mit mir in Ihr Büro. Das ist jetzt unmöglich. Kommen Sie sofort, es ist äußerst dringend. Minister Tupolev, eine Frage. Wer ist für die Katastrophe auf der Mir verantwortlich? Ich gebe keinerlei Auskunft. Richten Sie Ihre Fragen an General Saltykov. Kommen Sie schon, Doktor. Bitte entschuldigen Sie uns für einen Moment. Wo wollen Sie hin? Ich komme gleich wieder, General. Unterbrechen Sie die Konferenz. Genosse Schipinskaya, Sie müssen mir helfen. Ich beschwöre Sie, meine Liebe. Meine Lage ist verzweifelt. Ich bin Opfer einer falschen Information geworden. Ich wusste nichts von Soyuz D-16 einzusetzen. Ich war dagegen. Jetzt schiebt er die Verantwortung auf mich, dieser Lügner, dieser Kommunist. Sie sind ein jämmerlicher Mann, Herr Minister. Ja, ich weiß ja, Sie haben ja so recht, meine Liebe. Aber was soll ich denn tun? Sagen Sie die Wahrheit auf der Pressekonferenz. Das sind Sie wahnsinnig? Man wird mir nicht glauben. Da sehen Sie, die Fernschreiber spielen verrückt. Ich muss wieder zurück. Die Reporter warten. Saltykov ist allein mit der Meute. Nein, bitte, lassen Sie mich jetzt nicht allein. Vergessen Sie Saltykov. Für den kann keiner mehr etwas tun. Ich flehe Sie an. Gehen Sie. Ich bedauere, Genosse Minister. Ja? Dr. Schiminskaya, bitte. Ist nicht da? Wer spricht? Verteidigungsministerium. Wer spricht? Dr. Schiminskaya, Sekretär. Ist Tupolev schon verhaftet worden? Nein, warum? Tupolev ist sofort zu verhaften. Er ist nicht hier. Dann suchen Sie. Jelzin will seinen Kopf. General, Schukow ist auf Leitung 7. Wie? Am Telefon? Ja, Tovarisch General. Ich weiß auch nicht, wie er das macht. Geben Sie her. Saltykov. Als Saltykov. Tovarisch General, wie geht es dir? Danke. Und selbst? Es könnte besser gehen. Vielen Dank, dass du die T-16 zurückgepfiffen hast. Das war nicht ich. Das kam von ganz oben. Ganz oben bin ich, verehrter General. Ich denke, das haben jetzt alle gemerkt. Ein hübscher Wirbel da unten, nicht wahr? Kann man wohl sagen. Besonders meine verfrühte Landung. Wie ich höre, habt ihr die Pressekonferenz unterbrochen. Schukow. Wie kannst du das wissen? Es ist wenige Minuten her. Wer ist deine Quelle? Wer ist es? Diskretion, mein Lieber, Diskretion. Wir holen dich in wenigen Stunden runter, Kosmonaut Schukow. Ich weiß. Die Sache ist nur... Ja? Nach zwei... Ich auf den elektrischen Stuhl nach der Sache mit den Satelliten. Nicht, wenn ich Ihnen ein kleines Gastgeschenk mache. Und? An was hattest du dabei gedacht? An Medusa, ehrlich gesagt. Verstehe. Du bist ein verständnisvoller Mann, General. War da was? Tupolev hat sich soeben erschossen. Wo? In meinem Büro. Habt ihr ein Problem? Im Gegenteil, Gennady. Im Gegenteil. Dann ist alles klar? Soweit ja, denke ich. Ausgezeichnet. Dann rufe ich jetzt Jelzin an. Freiheit, Brüder zum Leben. Gestattest du mir eine persönliche Frage? Natürlich, mein Freund. Meinst du, du bist glücklich in Amerika? Tja, wie soll ich das wissen? Natürlich ginge ich lieber nach Kuba. Aber Fidel kann dich nicht runterholen. Genau das ist das Problem. Seine Raketen reichen nur bis Miami Beach. Und deine Familie? Ich lasse sie nachkommen. Wie stellst du dir das vor? Ich werde meinen amerikanischen Freunden ein Paket anbieten. Meine Familie, Kropotkin und mich gegen Medusa und die Satelliten und alles, was sie noch wissen wollen. Wie geht es Kropotkin? Blendend, der ist fett wie einer dieser Hamburger, die sie neuerdings auf dem Roten Platz verkaufen. Nach allem, was geschehen ist, machst du noch Witze. Du bist wirklich, wie hast du so schön gesagt, Diskretion, mein Lieber. Deine Stimme... Sie klingt merkwürdig tief und doch ist sie anders, als hätte ich sie schon einmal gehört. So vielleicht? Ja, du bist eine Frau, ich kenne deine Stimme. Und? Was sagt sie dir? Dr. Scheminskaya. Sag Maria zu mir. Bist du überrascht? Überrascht ist kein Ausdruck. Ich bin... Sie werden dich erschießen, Maria Scheminskaya. Meinst du wirklich? Ich fürchte, Sie werden darauf bestehen. Nein, nein, keine Angst, Kosmonaut Schukow. Ich habe vorgesorgt. Genossin Scheminskaya, Maria, du bist wunderbar. Ich liebe dich. Gnadi, Menina Alexandrovna. Und Saltykov? Ich bin ja nicht schlau aus ihm. Vermutlich hat er mich in Verdacht. Er ist ein guter Kerl. Bevor er dich an die Wand stellen lässt, erzählt er dir noch einen Witz. Gnadi, wir werden uns niemals wiedersehen. Sieht ganz so aus, Maria. Aber ich stehe für immer in deiner Schuld. Noch bist du nicht unten. Es kann nicht mehr lange dauern. Mr. President, ein Telefongespräch für Sie. Wie fliegt er? Ganz großartig, Mr. President. Etwas zu weit nach links. Mr. President, ein Telefongespräch für Sie. Ich wollte nicht gestört werden. Gib mir das 12er Eisenbild. Es ist der russische Präsident. Zum Teufel, warum ruft er denn jetzt an? Er ist auf dem Rückflug von Orlando nach Washington. Geben Sie her. Es war sehr interessant. Hör zu, Georg. Ich habe gerade eine Botschaft von unserem gemeinsamen Freund Gennadi Schukow erhalten. Aha. Er will, dass ihr ihn runterholt. Ach, sonst will er nichts weiter. Den Holzschläger, Bill, den Holzschläger. Er sagt, die Sache mit den amerikanischen Satelliten tut ihm leid. Und dass er ein guter Amerikaner werden will. Auch das noch. Wir teilen uns die Kosten für seine Bergung. Hm. Man könnte die Aktion auch propagandistisch für deinen Wahlkampf ausschlachten. Hast du daran gedacht? Russen und Amerikaner retten gemeinsam einen Kosmonauten. Wie fliegt er? Wie bitte? Ich spiele Golf. Golf, meine Güte, hast du mich erschreckt. Also, was sagst du? Ah, die Sache gefällt mir. Wunderbar. Wir sehen uns dann heute Abend, Georg. Ja, Boris. Und vergiss nicht Smoking. Barbara hat Borscht gekocht. Guten Abend, dies ist ABC World Report. Die Meldung des Tages kommt heute aus Houston, Texas. Der russische Kosmonaut Gennadi Schukow, der vor wenigen Monaten an Bord der amerikanischen Raumfähre Columbus in Texas gelandet war, ist spurlos verschwunden. Schwachköpfe. Ungeklärt ist bisher, ob Schukow sich abgesetzt hat oder ob er entführt wurde. Gerüchten zufolge soll sich an Bord der inzwischen verglühten Raumstation Mir eine geheime Antisatellitenwaffe befunden haben. Experten des Pentagon vermuten, dass Schukow im Besitz der Baupläne ist. Wie konnte das passieren? Wissen wir nicht, Mr. President. Vermutung, geplante Operation. Wie lange war Schukow in Quarantäne? 2 Monate, Sir. Und in dieser Zeit... Dr. Cotman anrufen. Gut, das ist alles. Ich überlege mir die Sache. Weiß der Vizepräsident schon davon? Wir hielten es für besser, ihn noch nicht zu informieren. Ausgezeichnet. Sie sind ja doch noch nicht vollkommen verblödet. Ja, Sir. Er ist da, Kommandant. Gut, er soll reinkommen. Adelante! Schukow, wie die Reise. Großartig, Kommandant. Auf dem Meer fühlte ich mich wieder wie im Weltraum. Jetzt bist du zu Hause, mein Freund. Zigarre? Gern. Setzen wir uns doch. Köstlich. Muy bien. Hier sind die Blaupausen für Medusa, die Schaltpläne für die Mikroprozessoren, die Baupläne für den Reaktor, die Relais, die Zündschaltungen, dazu sämtliche Codierungen und alles, was mir noch einfiel. Muchas gracias, tovarisch Schukow. Rodrigo. Sí, comandante. Deposita los documentos en la caja fuerte. A su orden, comandante. Ich habe auch eine kleine Überraschung für dich. So? Auf der Terrasse. Komm. Maria. Maria Scheminskaya. Gennadi Schukow. Schau mal, wer noch da ist. Oh, tovarisch General. Gennadi. Willkommen auf Kuba. Oh, Kommandante. General, Dr. Scheminskaya, wenn Sie mich jetzt entschuldigen wollen, ich habe noch zu tun. Revolution oder Tod, Kommandante. Sie, Senor, Sie. Die Revolution ist bankrott. Castro steht mit dem Rücken zur Wand. Nach Russland zurückkommt vielleicht. Jetzt zeigt er sein wahres Gesicht, dieser Schuft. Du musst wissen, Gennady, der General ist eigentlich ein Weißer. Ein Zarist. Ein Konterrevolutionär. Im Ernst, General? Was, sie lügt, Gennady, ehrlich, ich schwör's dir. Aber wohin sollen wir gehen, wenn auch hier alles zu Ende ist? Die Revolution im Stich lassen? Ich fürchte, wir sollten darauf bestehen. Da! Ein Meteor. Wo? Er flog über Havanna und fiel ins Meer. Das war kein Meteor, Freunde. Was dann? Ich wette, es war Popov. Mit Felix von Manteuffel als Kosmonaut Schukow, Monika Bleibtreu als Dr. Schiminskaya und Scherepin, Hans Wipprechtiger als General Saltykov, Alf Marholm als Minister Tupolev, Eckhard Dux als Kosmonaut Romanenko, Jürg Löw als Kosmonaut Treljakow, Steffen Laube als Kosmonaut Popov, Alexander Grill als Sprecher der Bodenstation. In weiteren Rollen hörten Sie Craig Benzo, Thomas Biel, Cornelius Dane, Christian Heidt, Heiko Heinert, Volker Lippmann, Leonardo Martinez, Josef Quadflieg, Ernst August Schepmann, Reinhard Schulat, Rodrigo Tobar und Peter Weiß. Die Musiker waren Rodrigo Tobar, Lorenzo Tobar und Nelson Rojas. Ton und Technik Günter Kasper und Merlin Janssen. Regieassistenz Martin Zilka.